Unsere emotionale Neigung sagt also, moralisch falsch ist alles, was Empörung erzeugt. Und genau das sind die Verstöße gegen die progressiven Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit sowie gegen das Prinzip Autorität. Traditionalisten und sehr konservative Menschen haben jedoch noch einen zweiten Mechanismus, der sagt, moralisch falsch ist alles, was Abscheu erzeugt. Darunter fallen Verstöße gegen das Prinzip Loyalität, etwa wenn Abtrünnige ihre Gruppe verraten oder jemand heilige Gruppensymbole schändet. Und darunter fallen auch Verstöße gegen das Prinzip Reinheit, etwa Fälle von Inzest, Masturbation oder Abtreibung. Prince stellt fest, dass sich auch unsere Selbsteinschätzungen aus emotionalen Neigungen speisen. Unser Schuldgefühl sagt uns, dass wir es sind, die ein Prinzip verletzt haben, zum Beispiel Fürsorge, wenn wir nach einem Unfall Fahrerflucht begehen. Unser Schamgefühl sagt, dass wir gegen das Prinzip Reinheit verstoßen haben, wenn man etwa beim ersten Date mit Durchfall auf der Toilette der fremden Wohnung sitzt und merkt, dass die Wände extrem hellhörig sind. Das Schuldgefühl ist eine Art Selbstzorn, das Schamgefühl eine Art Selbstekel. Prince geht sogar so weit zu behaupten, dass wir ohne Emotionen gar keinen Begriff von Moral haben können. Psychopathen zum Beispiel, deren Gefühlsleben nachweislich stark vermindert ist, sprechen über Moral allenfalls so, wie Blinde über Farben sprechen. Psychopathen können als Emotionsblinde nur oberflächlich mitreden, wissen aber nicht, wovon sie sprechen.